In diesem Jahr werden in Pjöngjang mehrere internationale Turniere ausgetragen. Anlässlich des Tages der Sonne findet der 28. internationale Marathonlauf um den Preis Mangyongdae statt. Vom 15. bis 21. September wird die 20. Taekwondo-Weltmeisterschaft veranstaltet und im Oktober ist die Judo-Weltmeisterschaft der Junioren 2017 vorgesehen. Im April werden die Vorspiele der Gruppe 2 der AFC Frauenfußballmeisterschaft um den Asienpokal 2018 und von März bis Mai die Heim- und Auswärtsspiele der Mannschaften der Gruppe 9 Ostasien-Gebiet des AFC-Pokalturniers 2017 ausgetragen.